Der Titel der heutigen Folge ist doppeldeutig. Herzenskammermusik, so heißt er. Das lässt sich entweder als Herzenskammermusik lesen und sprechen, als Kammermusik, die zu Herzen geht, oder als Herzenskammermusik, als Musik, die aus dem Herzen spricht, aus der linken oder rechten Herzkammer. Sie sehen, der Begriff schillert, er lässt vieles offen und zu. Willkommen zu 2 Stunden über die nicht weniger schillernde Frage, wie Schubert uns berührt. Ja, wie eigentlich? Die große rumänische Pianistin Clara Haskil hier in einer Live-Aufnahme von den Salzburger Festspielen 1957 mit dem Scherzo aus Schuberts später B-Dur-Sonate. Von Schubert hat Haskil überhaupt nur die späten Sonaten gespielt und am allerliebsten und häufigsten diese hier. Wozu sich mit vorläufigerem Abgeben, schien sie sich zu sagen, wenn es die letzten Dinge sind in der Musik, die zu Herzen gehen. Und Schuberts B-Dur-Sonate geht zu Herzen, auch sein etwas leichter gewichtiges Scherzo mit seinem zwischen Haydn und Mendelssohn changierenden Gestus. Wie sich da mittendrin ein paar Trio-Takte ducken, wie um das Ganze zu erden, wie um zu sagen, hier walten noch andere Prinzipien, andere Kräfte, wegrennen, sich dem Schicksal an den Hals werfen, nützt nichts, das lässt tief blicken. Nicht nur in Schuberts Musik, sondern auch in die menschliche Seele. Mit Schuberts Musik in die menschliche Seele. Über Clara Haskils Aura gibt es viele zeitgenössische Berichte. Der schönste stammt von der russischen Pianistin Tatjana Nikolajewa, die nach Salzburg reiste, um Karajan zu hören und im selben Konzert auf Haskil traf. Eine gebeugte, hexenhafte Person mit zerzausten Haaren. Als Haskil aber die Hände auf die Tasten legte, liefen mir Tränen über das Gesicht, schreibt Nikolajewa. Noch bevor Haskil also einen Ton gespielt hatte, war die Atmosphäre so dicht, dass alle Musik darin geborgen zu sein schien, aufgehoben. Ist es dann eigentlich noch wichtig, was gespielt wird? Natürlich. Denn die Atmosphäre ist ja voll von Mozart, voll von Schubert. Sie speist sich immer aus dem, was da kommt, aus den Gedanken und dem Versunkensein der Interpretin. Pathetische Persönlichkeiten wie Haskil sind heute rar. Die Hektik des modernen Lebens nivelliert, schleift Ecken und Kanten ab. Der Markt legt fest, was Erfolg verspricht und sich verkaufen lässt. Das mag grundsätzlich bedauerlich sein. Für Schubert, lassen Sie mich diese These wagen, heißt es nicht viel. Denn Schubert ist bei aller Zerbrechlichkeit nicht zerstörbar, wie jede große Musik. Das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass sich das eine oder andere in seiner Schlichtheit vielleicht etwas belanglos anhört und man sich fragt, was an dieser Musik so toll sein soll. Toll ist die Stille, in die hinein Schubert seine Melodien oft stellt. Toll ist ihre Einfachheit, eben ihre Schlichtheit, weil sie ganz direkt Emotionen aus- und anspricht und keinen artistischen Überbau braucht. Der allwissende Künstler ist Schubert fremd. Er, Schubert, sitzt im übertragenen Sinn immer mehr unten im Parkett bei den Zuhörern, den Menschen, als oben auf der Bühne im Scheinwerferlicht. Und das tut künstlerisch jetzt auch der israelische Pianist Amir Katz, bei dem man gut heraushört, was für ein famoser Liedbegleiter er ist. Das Impromptu Nummer 3 in B-Dur aus der zweiten Sammlung, Deutschverzeichnis 935. Schuberts vielgeliebte Rosamunde-Musik hier in Form eines lyrischen Klavierstücks. Mit kristallinem, hochberedtem Anschlag spielte Amir Katz das Impromptu in B-Dur, Opus 142, Nummer 3. Fünf Variationen sind das über ein liedhaftes Thema, Variationen, die alle Winkel der menschlichen Seele ausleuchten. Mal verspielt, mal virtuos, mal leidenschaftlich und düster, wie in der B-Moll-Variation der dritten. Es gibt ja die Theorie, dass die vier Impromptus Opus 142 die vier Sätze einer Sonate sind und dass Schubert sie seinem Verleger Tobias Haslinger aus Geldgründen schließlich doch einzeln angeboten hat, eben als Impromptus. Robert Schumann hat das als erster so gesehen. Das B-Dur-Impromptu freilich stand quer zu dieser Idee. Dieses, so Schumann, sei doch ein seltsamer Fremdkörper. Fremdkörpergefühle begegnen einem bei Schubert oft, sei es, dass er formal experimentiert, im Bemühen, den traditionellen Sonatensatz für seine Zwecke geschmeidig zu machen, sei es, dass er das harmonische Denken und Fühlen revolutioniert, indem er die Terz aufwertet und die Dominante entmachtet, das klassische Spannungsverhältnis also zwischen der ersten und fünften harmonischen Stufe. Dies alles hören wir heute nicht mehr. In den knapp 200 Jahren nach Schubert haben unsere Ohren buchstäblich zu viel erlebt, um noch so fein wahrzunehmen. Uns fehlt auch die Differenzerfahrung und man muss viel Mühe und Konzentration aufwenden, um sie wiederherzustellen. Durch Vergleiche zwischen Schubert und Beethoven zum Beispiel. Wir hören also nicht mehr, wie unerhört Schubert vorgeht, aber wir spüren es. Davon bin ich überzeugt. Wir spüren seine Zweifel, die Getriebenheit und Unsicherheit, mit der er Neuland betritt, und sehen darin unsere eigene Unsicherheit und Getriebenheit. Auch deshalb ist Schubert dem 21. Jahrhundert so nah. Geradezu schlagende Beispiele für das Nichthören im Hören liefern Schuberts Messevertonungen. Wer ist heute auch mit der katholischen Liturgie und Literatur so vertraut, dass er Abweichungen, Disproportionen oder Kürzungen sofort erkennen würde? Schuberts Zeitgenossen sind vertraut mit dieser Konvention und feiern die Es-Dur-Messe, als sie 1829, ein knappes Jahr nach Schuberts Tod, im Wiener Alsergrund uraufgeführt wird. Vielleicht ist die Begeisterung ja auch deshalb so groß, weil Schubert im Credo das Bekenntnis zur katholischen und apostolischen Kirche nicht komponiert. Das tut er in keiner seiner Messen. Er glaubt an den Glauben, an die Kirche als Institution glaubt er nicht. Das dürfte uns auch heute wohl vertraut sein. Dass man sich zur Metaphysik auch so auf großartige Weise bekennen kann, das hören wir jetzt. Das Credo aus der Messe Nummer 6 in S-Dur, Deutschverzeichnis 950. Es singen Genia Kühmeier, Christa Meier, Timothy Robinson, Oliver Ringelhahn und Matthew Rose. Es singt außerdem der Staatsopernchor Dresden, es spielt die Staatskapelle Dresden und die musikalische Leitung hat Charles McHarris. Thank you. Der längste Satz aus Schuberts später Es-Dur-Messe, das Credo, mit einer der längsten Fugen der klassisch-romantischen Messkompositionen überhaupt. 224 Takte auf Et vitam venturi saeculi, die finale Frage nach dem ewigen Leben. Wir hörten eine Aufnahme von 2009 mit der Dresdner Staatskapelle und dem Staatsopernchor Dresden unter Sir Charles McCarris. Die Gesangssolisten waren Genia Kühmeier, Christa Meyer, Timothy Robinson, Oliver Ringelhahn und Matthew Rose. Noch als die Messe 1865 im Druck erscheint, setzt es dafür harsche Kritik. Mangelnden Respekt vor der Konvention wirft man Schubert postmortem vor und vor allem zu wenig liturgischen Gebrauchswert und viel zu viel Konzertanmutung. In unserer heutigen säkularisierten Welt fällt dieser Vorwurf natürlich weniger ins Gewicht. Mit dem ewigen Leben hat Schubert sich sehr viel weniger beschäftigt als mit dem Tod. Das folgende Lied gehört für mich in diesem Sinne zu seinen allerschönsten. Das Zügenglöcklein von 1825 nach einem Gedicht von Johann Gabriel Seidel. Die Zügenglocke wird in manchen Regionen heute noch geläutet, wenn ein Mensch gestorben ist. Schubert lässt sie im Diskant des Klaviers durch alle 5 Strophen des Liedes klingen. Fast lullt einen der rhythmische Gleichmut etwas ein, wie bei einem Wiegenlied, als wäre alles behütet und alles im Lot. Das Thema aber ist der Tod, der entscheidende Schritt über die Schwelle hinaus in die andere Welt, das Abgeholtwerden aus einem noch nicht fertig gelebten Leben. Gott vertraute seine Lust. Brigitte Fassbender und Graham Johnson mit dem Zügenglöcklein, Deutschverzeichnis 871. Mit wem identifiziert sich Schubert hier wohl? Mit dem Müden, den die Brüder haben verweisen lassen, oder mit dem Frohen, der in Liebe und Freundschaft lebt? Die Interpretation, die wir gehört haben, neigt eher dem Müden, Einsamen zu, würde ich denken. Wobei die Ambivalenz, die sich hier auftut, dass man es eben nicht genau weiß, etwas sehr Schubert-typisches ist. Und zugleich etwas sehr Modernes. Schuberts Musik kennt kaum Differenzen zwischen den beiden Strophen, außer dass das Forte des Schlusses bitter klingen könnte, trotzig, ja empört darüber, dass oft eben nicht die Müden abberufen werden, die sich danach sehnen, sondern die Glücklichen und Frohen. Das Faszinierende an Schubert ist, dass die größten Widersprüche bei ihm mit kleinen Rückungen in ein musikalisches Kleid passen, ohne dass es jemals erzwungen oder aufgesetzt wirkt. Das hat etwas ebenso Tröstliches wie Trügerisches auch. Eine ganz ähnliche Spannung findet sich in seinem B-Dur-Klaviertrio, dem jüngeren von zwei Trios, entstanden im Herbst 1827. Auf Anhieb wirkt dieses Stück heiter, fast sorglos. Schon die schiere Länge aber verheißt, dass das nicht alles sein kann. Wir sprechen hier von einer durchschnittlichen Aufführungsdauer von 35 bis 40 Minuten. Schubert braucht diese Dimension, um zwei Prinzipien seines Spätstils auf die Spitze treiben zu können. Zum einen seine sich zwar aussingen wollenden, aber niemals aussingen könnenden Melodien. Eben jene himmlischen Längen, von denen Robert Schumann im Blick auf die große C-Dur-Sinfonie sprach, die verschwenderische Wiederholungsfülle, die Kritiker ihm gerne zur Last legen. Das zweite Prinzip besteht in seiner Art der Durchführung, die nicht an der Entwicklung als Weiterentwicklung interessiert ist, an einer beethovenschen Synthese, sondern mehr an einem Mäandern, einem harmonischen Sich-Verströmen der Musik bis in die kleinsten Verästelungen und entlegensten Winkel hinein. Beides zusammen schafft eine Unübersichtlichkeit, die gewollt ist. Für Schubert ist die Welt diverser als für Beethoven, um bei diesem Vergleich zu bleiben, und er tritt nicht an, sie hierarchisch neu zu ordnen. Hören Sie, was gleich im Kopfsatz des Trios passiert, wie dort immer neue Steigerungen, immer neue Pausen und Zusammenbrüche provozieren. Erst Forte, dann Fortissimo und schließlich sogar in der Coda dreifaches Fortissimo, was bei Schubert extrem selten vorkommt. Welche Kräfte sind hier im Spiel, fragt man sich. Wer kämpft gegen wen oder was? Das Individuum mit der Gesellschaft, mit Gott? Oder mit sich selbst? Allegro moderato, der erste Satz aus Schuberts Klaviertrio in B-Dur, Opus 99. Es spielt das Oliver Schnieder-Trio. Thank you. Etwas Sisyphos-artiges haftet dieser Musik an, eine Vergeblichkeit, die nicht nur deshalb berührt, weil man sie als Hörerin oder als Hörer von sich selber kennt, sondern auch, weil sie so unverdrießlich munter daherkommt. Was bleibt, ist der Gesang, sagt Schubert, über alle Widrigkeiten hinweg. Sie hörten den ersten Satz aus seinem B-Dur-Klaviertrio, es spielte das Oliver-Schnieder-Trio. Interessant wird dieses Singen im langsamen Satz, einem Andante un poco mosso, einem etwas bewegten Andante. Interessant, weil Schubert sich hier selbst zitiert, und zwar nicht motivisch-thematisch, sondern strukturell. Das melancholische Thema wird vom Cello vorgestellt, dann von der Geige übernommen und schließlich vom Klavier weiter moduliert. Für ein Klaviertrio mag das unspektakulär klingen. Wenn man aber bedenkt, dass Schubert exakt die gleiche Vorgehensweise schon einmal praktiziert hat, in seinem Oktett, dann könnte hinter dieser Satzeröffnung auch ein Nachdenken über die eigenen Erfolgsstrategien stecken. Das Oktett war der Versuch, es Beethovens außerordentlich populärem Septett gleichzutun. Daran erinnert sich Schubert hier. Und übertrifft sich an Schlichtheit, an Innigkeit fast selbst. Das zweite Thema ist dann zwar etwas bewegter, un poco mosso, im Konzert der drei Stimmen aber überwiegt auch hier die Melancholie. Das junge Leipziger Trio Marvin, der zweite Satz aus dem B-Dur-Trio, Deutschverzeichnis 898. Thank you. Das Andante un poco mosso aus Schuberts Trio in B-Dur, Opus 99. Das erste Thema dieses Satzes übrigens taucht später noch zweimal auf. Im Agnus Dei der S-Dur-Messe und im Schwanengesang in der Heine-Vertonung der Doppelgänger. Schubert entwickelt ein eigenes musikalisches Vokabular, wenn man so will, das er in verschiedenen Kontexten ausprobiert, mit dem er experimentiert. Und von manchen seiner Eingebungen und Melodien ist er offenbar so begeistert, dass er sie einfach mehrfach verwenden muss. Die Aufnahme, die wir gehört haben, stammt vom ARD-Wettbewerb 2018. Gespielt hat das Trio Marvin aus Leipzig, ausgesprochen junge Musiker also. Das ist eine Beobachtung, die ich überhaupt öfter mache. Wie gerne gerade junge Menschen Schubert spielen und singen. Oft stehen sie mit ihm an der Schwelle zu einer größeren Karriere. Warum ist das so? Was in seiner Musik berührt sie so besonders? Die Jugend, um es kurz zu machen. Als Schubert stirbt, ist er 31 Jahre alt. Gemessen an der durchschnittlichen Lebenserwartung der Zeit ist das zwar weniger dramatisch früh, als man heute meinen könnte, aber auch keinesfalls ein langes Leben. Zum Vergleich, sein Malerfreund Moritz von Schwind wird 67 Jahre alt, Schober sogar stolze 86. Was immer Schubert also komponiert, es ist junge Musik. Junge Musik, die existenzielle Fragen stellt, weil sie früh in den Schatten des Todes gerät. Als junge Schubert-Interpretin oder junger Schubert-Interpret sieht man sich demnach zwar mit letzten Dingen konfrontiert, hat aber nie das Gefühl einer altmeisterlichen Überforderung. Bei Bachs wohltemperiertem Klavier oder bei den späten Beethoven-Streichquartetten heißt es ja gern, das sei etwas für reife, erfahrene Musiker, daran wage man sich lieber nicht zu früh. Für Schubert gilt nun nicht gerade das Gegenteil im Sinne eines je früher, desto besser. Natürlich braucht es eine gewisse intellektuelle Schärfe, um die Komplexität etwa seines Streichquintetts zu erfassen oder die Hintergründigkeit der Wandererfantasie. Die Jugendlichkeit des Komponisten aber schafft Allianzen. Allianzen, die man bei Komponisten vor ihm, die vielleicht auch nicht alt geworden sind, so nicht kennt. Das biedermeierliche Ich spricht anders zu den Menschen als das klassische. Dabei gibt es von Schubert auch wirklich junge Musik, also jung im Sinne von unerfahren oder sogar ungelenk. Dazu zählt, um beim Klaviertrio zu bleiben, ein Sonatensatz, ebenfalls in B-Dur, vom Sommer 1812. Schubert ist 15, als er ihn schreibt und hat dabei ein gewichtiges Vorbild im Ohr. Mozart, den Kopfsatz aus dessen B-Dur-Klaviertrio Köchelverzeichnis 502. Das Spannende ist, dass er diesem Vorbild zwar folgt, thematisch und bis in einzelne Proportionen hinein. Gleichzeitig aber setzt Schubert sich mit fast generöser Geste auch über viele Konventionen hinweg, als wollte er sagen, seht her, was ich mich traue, was ich kann. Das nennt man jugendlichen Wagemut und Überschwang, und den hört man auch. Auf historischen Instrumenten das italienische Trio La Gaia Scienza mit der Sonate in B-Dur für Klavier, Violine und Violoncello, Deutschverzeichnis 28. Thank you. Sind das nicht herrliche Juchzer und Jauchzer in der Geige? Federica Valli, Stefano Barneschi und Paolo Beschi waren das, das Ensemble La Gaia Scienza mit Schuberts frühem Sonatensatz in B-Dur für Klavier, Violine und Violoncello. Die Frage, wie Schubert uns berührt, richtet sich immer in besonderer Weise an seine Kunstmusik. Und das heißt, weniger an seine geistlichen Kompositionen, so diese eine Funktion haben und erfüllen, und am allerwenigsten an die sogenannte Unterhaltungs- oder Gesellschaftsmusik. Denn die ist per se dem Gebrauch verpflichtet und einem konkreten Zweck. Tänze werden geschrieben und gespielt, damit man sich amüsiert, und Vokalquartette sind auch deshalb so populär, weil sie so vielfältig einsetzbar sind. Außerdem singt man im frühen 19. Jahrhundert einfach gern. Beide Genres setzen das Kollektiv voraus, eine Gemeinschaft, die selber aktiv werden will. Das ist im bürgerlichen Konzert anders. Da geht es zwar auch ums gemeinschaftliche Erleben, man versammelt sich an bestimmten Orten in einem festgelegten Rahmen, aber doch mehr passiv. Und je größer die Räume werden, desto stärker vereinzelt sich das Erleben. Wie Schubert uns berührt, lässt sich letztlich also schwer sagen. Wie er Sie berührt oder mich, das könnten wir gelegentlich in einem Gespräch klären, immerhin. Ich finde ja, Schuberts Vokalquartette, vor allem die a cappella gesungenen, haben oft etwas Rührendes. Gerade weil uns die Welt der Pfänderspiele und Scharaden, in die sie gehören, so fremd ist. Zwei frühe Quartette nach Schiller, ein jugendlicher Maienschwung und frisch atmet des Morgens lebendiger Hauch. Es singen die Sinfoniker. Ein jugendlicher Maienschwung durchwebt wie Morgendämmerung auf das allmächt'ge Wirre Luft, Himmel, Meer und Erde. Ein jugendlicher Maienschwung durchwebt wie Morgendämmerung auf das allmächt'ge Wirre Luft, Himmel, Meer und Erde. Ein jugendlicher Maienschwung durchwebt wie Morgendämmerung auf das allmächt'ge Wirre Luft, Himmel, Meer und Erde. Ein jugendlicher Maienschwung durchwebt wie Morgendämmerung auf das allmächt'ge Wirre Luft, Himmel, Meer und Erde. Ein jugendlicher Maienschwung durchwebt wie Morgendämmerung auf das allmächt'ge Wirre Luft, Himmel, Meer und Erde. Ein jugendlicher Maienschwung durchwebt wie Morgendämmerung auf das allmächt'ge Wirre Luft, Himmel, Meer und Erde. Frisch atmet des Morgens lebendiger Hauch, purpurisch zuckt durch düstre Tannenritzen das junge Licht und äugelt aus dem Strauch. In goldenen Flammen blitzen der Berge Wolkenspitzen mit freudig melodisch gewirbeltem Lied begrüßen erwachende Lächeln die Sonne, die schon in lachender Wonne jugendlich schön in Auroras Umarmungen glüht, in Auroras Umarmungen glüht. Frisch atmet des Morgens lebendiger Hauch, purpurisch zuckt durch düstre Tannenritzen das junge Licht und äugt aus dem Strauch in goldenen Flammen blitzen. Der Berge Wolkenspitzen mit freudig melodisch gewirbeltem Lied begrüßen bewachsene Rechen die schon in lachender Wonne jugendlich schön in Auroras Umarmungen glüht. Da hatte der junge Schubert offenbar eine Schillerphase. 13 Vokalquartette nach Schiller komponiert er zwischen Frühjahr und Herbst 1813. Daraus hörten wir zwei Lieder, gesungen haben die wunderbaren Sinfoniker. In der Literatur liest man bisweilen, dass Schubert immer nach einem poetischen Programm komponiert habe. Bei Liedern, mehrstimmigen oder einstimmigen, ist das klar, da ist der Text das Programm. In der absoluten Musik ist es schwieriger, zumal Schubert es ja nicht macht, wie später Gustav Mahler, der Programme aufsetzt, die er nach der Komposition dann wieder tilgt. Das heißt, zweimal macht Schubert das schon, in der Forelle und in Der Tod und das Mädchen. Beides sind erst Lieder und werden zu Kammermusik. Und den Text als Programm hört man sicher auch mit, wenn die Worte fehlen. Das innere Programm einer Musik kann aber auch eine Widmung sein, eine Zueignung, die von Anfang an mitgedacht und komponiert wird. Schubert ist kein großer Widmungsschreiber, mit ein paar strategischen Ausnahmen, wenn er sich von den Widmungsträgern Aufträge oder Geld erhofft. Etwas anders verhält es sich bei seiner F-Moll-Fantasie für Klavier zu vier Händen, die zwischen Januar und März 1828 entsteht, also in seinem Todesjahr. Schubert bietet sie dem Schott-Verlag in Mainz an und schreibt oben auf die Partitur der Comtesse Caroline Esterhazy gewidmet. Caroline, seine Klavierschülerin seit zwei Sommern auf Schloss Jellis, Caroline, die unerreichbar ferne Geliebte, Caroline, der ohnehin alles in seiner Musik gewidmet ist, wie der Komponist ihr einmal gesteht. Schubert scheint im Ernst in die Comtesse E. verliebt. Mir gefällt das von ihm, er gibt ihr Lektion, notiert Eduard von Bauernfeld in sein Tagebuch. Doch was sagt die Fantasie selbst? Die Vierhändigkeit beschwört zunächst das gemeinsame Sitzen am Klavier, das Lernen, Musizieren und Konzertieren, die körperliche Nähe. In dem Moment aber, in dem die Musik anhebt, ist es mit der Idylle und den Träumen vorbei. Schon die Tonart F-Moll verheißt Übles. In einer zeitgenössischen Tonartencharakteristik steht sie für tiefe Schwermut, Leichenklage, Jammergeächts und grabverlangende Sehnsucht. Das muss man nicht wörtlich nehmen, F-Moll aber ist eine bewusste Entscheidung. Schubert will damit etwas sagen. Vielleicht will er hier wirklich seine Liebe begraben und es nicht nur die Widmungsträgerin wissen lassen, sondern alle, seine Hörer, uns. Das Leben als Programm, auch das berührt bei Schubert auf eine besondere, sozusagen durchlässige Weise. Und zwar nicht nur, weil man unwillkürlich bei sich selbst nach Parallelen sucht, wer hätte noch keine unglückliche Liebe erlebt, sondern auch, weil Schubert das Leben zu einer so großartigen Kunst verdichtet. Die F-Moll-Fantasie mag viel Schwärze kennen, viel düstere Leidenschaft und pochende Resignation. Dass es sie gibt, hebt uns ein Stück über uns selbst hinaus. Die Fantasie F-Moll, Deutschverzeichnis 940 für Klavier zu vier Händen. Es spielen Maria João Pires und Hüseyin Sermet. Thank you. Was soll man nach dieser Musik noch sagen? Am besten nichts oder nicht viel. Die Fantasie in F-Moll für Klavier zu vier Händen, Deutschverzeichnis 940 war das, ein Gipfel- und Schlüsselwerk des späten Schubert. Gespielt haben Maria João Pires und Hüseyin Sermet. Und damit geht die heutige Folge unserer Sendereihe über Franz Schubert zu Ende. Nächsten Sonntag werde ich mich mit Schuberts weit verstreutem Nachlass beschäftigen. Ein echter Krimi, wenn man bedenkt, dass zu seinen Lebzeiten überhaupt nur 10% seiner Kompositionen im Druck erschienen sind. Ich bin Christine Lemke-Matwei. Genießen Sie den Abend.